der Entwicklung unserer Industrie, unseres Handels und Exports. Hing eng zusammen, dass wir den abgerissenen Faden der Hansa wieder aufnahmen und auf die See hinausgingen. Nur durch starke Berührung mit der See können wir den für uns nötigen, weltumspannenden geistigen Horizont gewinnen. Ich meine nicht den Himmel oder im Abstrakten, sondern den für die Erdenmenschen auch notwendigen, auch hier auf der Erde. Unsere wirtschaftliche Entwicklung ging in den letzten Jahrzehnten unterstützt von deutschem Fleisch, deutscher Wissenschaft mit Riesenschritten vorwärts. Darin lag der Stein des Anstoßes für England. Und zwar umso stärker, je mehr seine Trostmagnaten die ganze Welt als die Krone betrachteten, die auszupressen, die das alleinige Monopol hätten. Noch ehe wir eine in Betracht kommende Seemacht hatten, noch ehe ein Gottgesetz da war, das ist festzuhalten, hat sich eine politische Gruppe in England zusammen, die auf ihre Fahne schrieb, Germaniam esse den Ländern. Die von uns erklärte Seesperre durch die U-Boote ist keine Vergeltungsmaßregel, obwohl wir sie bei dem brutalen Zerreißen alles Seerechts durch England wohl als solche bezeichnen könnten. Unsere Seesperre ist vielmehr unser legales Recht. England sieht aber aus einer gewissen puritanischen Gedankenrichtung heraus alles als Unrecht und sogar als Frevel an, was ihm als auserwähltes Volk ungünstig ist. Alles als Recht, was ihm günstig. Die rücksichtslose, die ratenhafte Behandlung der neutralen Schifffahrt ist nicht. Die Knebelung Portugals, die brutale Niederwerfung Griechenlands, welches nur den Frieden für sich wollte, ist ganz in der Ordnung. Als wir aber den Durchmarsch der Franzosen und Engländer durch Belgien zuvorkamen, nannte man es ein Verbrechen, das nur Barbaren und Hunden ausüben könnten.